This verse I've been pondering all day. Über diesen Vers habe ich den ganzen Tag nachgedacht. And I remember the first time that I heard it preached. Und ich erinnere mich an das erste Mal, als darüber gepredigt wurde. I worked with a man, his name was Pastor Butch Vieira. Ich habe da mit einem Mann zusammengearbeitet, namens Pastor Butch Vieira. Pastor Rob knows him well. Pastor Rob kennt ihn auch sehr gut. I know him very well because he dropped 80 pounds on my toe one day. Ich kenne ihn sehr gut, er hat mir etwas auf meine Zehen fallen gelassen, also ein schweres Ding. We became good friends. So sind wir gute Freunde geworden. But I remember this message that he preached. Aber ich erinnere mich an die Botschaft, die er da predigte. And he used this verse. Und er hat diesen Vers verwendet. And I love what it says. Let's read it in this version, and then I'm going to share with you something else about it. So wir wollen das einmal in dieser Version lesen, und dann will ich euch etwas anderes noch dazu sagen. Verse 1. Vers 1. It says, "My heart is overflowing with a good theme." Also im Deutschen ist das Vers 2. Es weilt mein Herz von gutem Wort. I recite my composition concerning the king. Sagen will ich meine Gedichte dem König. My tongue is the pen of a ready writer. Meine Zunge sei wie der Griffel eines geschickten Schreibers. In the King James Version, in the English King James Version, in der englischen King James Version, it's an interesting word because it's my heart is indicting a good matter. Da ist da ein interessantes Wort, das da verwendet wird, weil da heißt es, mein Herz, das, ja, indicting, overflowing. Also es ist überfließend, okay. Ja, überfließend. And it's interesting because in the English language the word indictment, und das ist interessant, weil in der englischen Sprache bedeutet dieses Wort überfließend, is a very negative term. Also hat eine sehr negative Konnotation. But really what it means is the cover is coming off and something is coming out. Aber was es wirklich bedeutet ist, es wird die Bedeckung weggenommen und etwas kommt hervor. And in my devotions this morning, und heute bei meiner Andacht in der Früh, I was just thinking of this verse. Habe ich über diesen Vers nachgedacht. And I remember when Pastor Vieira was sharing this verse. Und ich erinnere mich daran, als Pastor Vieira über diesen Vers predigte. It struck me on its unbelievable importance. Und das hat mich wirklich ganz, ganz getroffen. Because as believers, we are to have a balanced life. Weil als Gläubige sollten wir ein ausgeglichenes Leben führen. Because it's one thing to receive the intellectualism in the word of God, the knowledge of the word. Es ist die eine Seite, nur das Wissen von Gott und das Intellektuelle zu erfassen. But it is so important for us to have a devotional life. Aber es ist so wichtig für uns auch eine Anbetungszeit oder stille Zeit zu haben. Because our devotion, which literally means our devotion to God. Weil unsere Hingabe an Gott. Where it touches our heart. Das berührt unsere Herzen. And that is so important that God is able to touch our hearts every day. Und das ist so wichtig, dass Gott in der Lage ist, unsere Herzen jeden Tag zu berühren. So I can almost sense the psalmist. Also ich kann den Psalmisten da ganz gut verstehen. As he was inspired to write this. Wie er da inspiriert wurde, das zu schreiben. This is one of the messianic psalms. Das ist einer der messianischen Psalmen. But he was inspired to write it, and I can almost sense his excitement as he wanted to or couldn't wait to write it down. Also ich kann mir vorstellen, wie er aufgeregt war, darüber diesen Vers niederzuschreiben. And this morning in my personal devotions, and I was indicting a good matter. Und heute in meiner stillen Zeit, da hatte ich dieses Überschwängliche eines guten Gedankens. And just as David, as he was writing this, and he was thinking about all the things that had gone on in his life and how God had delivered him. Und ich denke mir, wie David da eben darüber nachdachte, wie all diese Dinge aus seinem Leben verschwunden waren und Gott ihn daraus befreit hatte. The only thing he could do was stop and say, "Lord, look how good and how great you are." Das Einzige, was er sagen konnte, war eben, Gott, wie groß und wie gut du bist. And so my heart is telling my mind how to think. Also mein Herz sagt meinem Verstand, wie ich zu denken habe. Not in a negative way, because we're not supposed to follow our heart, that's for sure. Also nicht in negativer Weise, wir sollen ja unserem Herzen nicht so nachgehen. But as we ponder who Christ is in our lives. Aber wenn wir darüber nachdenken, wer Christus in unserem Leben ist. What he has done in our lives. Und was er getan hat in unserem Leben. What he's done on the cross. Was er am Kreuz getan hat. These are all good, unbelievably good things. Das sind alles gute, unglaubliche Dinge. And so what it does is it touches us, it quickens us. Und das berührt uns und erfrischt uns. And as it quickens us, you know what it automatically does? Und wenn es uns erfrischt, wisst ihr, was da genauso passiert gleichzeitig? It's like the Holy Spirit starts putting our armor on for us. Das ist so, wie wenn der Heilige Geist für uns die Waffenrüstung anlegt. And we sense his fullness. und wir spüren seine Fülle. And so we don't have to enter into that vacuum and enter into any forms of sublimation. Und wir brauchen also nicht in so ein Vakuum vorstoßen oder uns mit irgendeinem Ersatz zu beschäftigen. And you know, it's interesting when we go through the trials and the different things that we go through. Und wenn wir so Bedrängnisse durchmachen, die wir immer wieder durchmachen, I am convinced that as we allow God through His word to touch our heart every day. Ich bin davon überzeugt, wenn wir es zulassen, dass Gott uns jeden Tag aufs Neue durch sein Wort berührt im Herzen. So as it says in Psalm 91, even though a thousand may be falling at my right hand. So wie es heißt im Psalm 91, wenn da Tausende zu meiner Rechten fallen. All kinds of crazy things are going on around me. Also alles Mögliche passiert rund um mich herum. My heart is overflowing with a good matter. Dann ist mein Herz noch immer überfließend mit der guten Sache. Why? 'Cause I'm not allowing those things to touch me. Weil ich es nicht zulasse, dass mich diese Dinge berühren. I'm just allowing the Spirit of God to touch me. Ich lasse es nur zu, dass mich der Geist Gottes berührt. And as the Spirit of God touches me, und wenn mich dieser Geist Gottes berührt, he strengthens me. Dann stärkt er mich. He quickens me. Er erfrischt mich. He gives me that smile that Pastor Rob was talking about earlier. Er schenkt mir dieses Lächeln, das von dem der Pastor Rob gesprochen hat. You just can't help but smile. Du kannst dann gar nicht anders. Du musst lächeln. Und du hast dann diese Freude und kannst gar nicht anders. Und ich mag es, was da in Nehemiah 2,10 steht. Es ist die Freude des Herrn, die unsere Stärke wird. Und so, instead of somebody looking at us and saying, "What are you laughing at?" Und anstelle, dass man dann sagt, worüber lachst du denn? I have a lot to be happy about. Nun, ich habe vieles, worüber ich froh bin und glücklich. Ich habe sehr vieles, worüber ich dankbar bin. Ich sehe die Verheißungen Gottes für mich. Und ich sehe, wie treu mein Gott ist. And how faithful he wants to be to you. Und wie treu auch für dich sein möchte. And you know what it is? It's a continual party. Und das ist eine fortwährende Party. Let's pray. Ein fortwährendes Fest. Beten Father, wir. We thank you. Vater, wir danken dir. And we just pray that you just bless Pastor Rob as he speaks tonight. Und wir bitten dich, dass du Pastor Rob heute segnest, wenn er spricht. In Jesus name, amen. In Jesu Namen, Amen. Father in heaven, bless these words. Der Vater im Himmel segne diese Worte. In Jesus name. In Jesu Namen, Amen. Amen. We could say that spirituality is relationship. Wir könnten sagen, Geistlichkeit bedeutet Beziehungen. And relationship is spirituality. Und Beziehungen bedeutet They're Geistlichkeit. Almost synonymous. Also die zwei Worte sind eigentlich fast synonym. You can measure your spirituality by your relationships. Du kannst deine Geistlichkeit oder Spiritualität durch deine Beziehungen with messen. No condemnation. Ohne Verdammnis jetzt auszuüben. These messages may be scathing. Also diese Botschaften mögen vielleicht jetzt irgendwie schneidend sein. They may just rip your skin right off. Die reißen da vielleicht jetzt die Haut runter. You might just think, oh, let's get to the heaven and hell messages. This und is killing. Du denkst dir vielleicht, na, kehren wir doch zurück zu den Botschaften über Himmel und Hölle. But this is the beginning. This Aber is how it all starts. Da fängt es doch an. You know, when everything gets torn down and God builds up. Wenn alles niedergerissen wird und dann wieder aufgebaut wird. Jeremiah chapter 1 verse 10. Wie es in Jeremia 1,10 God tears down, Gott reißt alles and then nieder, he builds up. Und dann baut er wieder. So let's look at two relationships here to also begin wir wollen with. Jetzt am Anfang auf zwei Beziehungen einmal blicken. And starting with 1 Samuel chapter 18 verse 1. Wir fangen im 1. Samuel 18 Vers 1 an. We want to address the theme of security and insecurity in a relationship. Wir wollen uns mit dem Thema der Sicherheit und der Unsicherheit in der Beziehung beschäftigen. Or maybe the need for security. Oder vielleicht mit dem Bedürfnis nach Sicherheit. Okay, we're going to read about Jonathan and David. Wir werden über Jonathan und David This is just lesen. After David kills Goliath. Das geschieht hier, nachdem David den Goliath getötet and he brought hat. The head of Goliath to King Saul. Und er bringt den Schädel von Goliath zum König Saul. In verse 1. Now it came about when he had finished speaking to Saul. Vers 1. Und es geschah, als er aufgehört hatte mit Saul zu reden. Now remember, he's got Goliath's head possibly still in his hand. Er hat vielleicht den Schädel von dem Goliath noch in seiner Hand. Denk da mal dran. I mean, it's so big, he doesn't even have to lift it, you know? Der ist so riesig, er muss ihn ja gar nicht einmal in die Höhe heben. Okay. When he finished speaking to Saul, also als er aufgehört hatte mit Saul zu reden, that the soul of Jonathan was knit to the soul of David, and Jonathan loved David as himself. verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. I remember Pastor Roger came to Vienna for the first time. Ich erinnere mich, wie Pastor Rogers zum ersten Mal in Wien war. I had never really spent any time with him ever, really. Ich habe eigentlich niemals mit ihm zuvor Zeit verbracht. And I remember the message he preached was on perspective. Und ich erinnere mich an die Botschaft, die er predigte. Es ging um perspective. Also Ausrichtung. Yeah. Ausrichtung. And it was the first time I ever heard him preach. Und es war zum ersten Mal eigentlich, dass ich ihn damals predigen hörte. Sitting there in Krihubergasse. Ich saß da in der Krihubergasse. And I thought, I love this guy. Ich habe gedacht, wow, ich liebe diesen Jungen. My heart was so knit with his. My soul was so knit to his. Und meine Seele und mein Herz, wir waren so eins. I love this guy. Oh, just hearing the words pouring from his mouth. Ich mag diesen Mann, so wie er spricht, die Worte, die da aus seinem Mund kommen. Verse 2. Saul took him that day and did not let him return to his father's house. Vers 2. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Then Jonathan made a covenant with David because he loved him as himself. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. I mean, if your heart is filled with the word, so wenn dein Herz gefüllt ist mit dem Wort, and somebody is speaking the word, und dir jemand das Wort mitteilt, if your heart is filled with faith, wenn dein Herz voller Glauben ist, in God, and someone is speaking faith, Glauben an Gott und jemand spricht auch über den Glauben, if your heart is filled with the grace and mercy of God, wenn dein Herz voller Gnade und Barmherzigkeit Gottes ist, and someone is speaking the grace and mercy of God, und jemand spricht auch über die Gnade und die Barmherzigkeit if Gottes, your heart is just amazed at the Bema seat that's coming, und wenn dein Herz einfach darüber ganz aufgeregt ist, dass dieser Bema, dieses Bema-Gericht, der Gerichtsstuhl and kommt, this person is speaking about it, und dann spricht diese Person noch darüber, your heart becomes knit, dann wird dein Herz eins mit dem anderen, I love verbindet this guy. Sich. Ich mag das. Verse 3. Then Jonathan made a covenant with David because he loved him as himself. Now verse 4. Jonathan stripped himself of the robe that was on him and gave it to David. Vers 4. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David. With his armor. Und seinen Waffenrock. Including his sword. Und sogar sein Schwert. And his bow. Seinen Bogen. And his belt. Und seinen Gürtel. Not just the robe, also nicht bloß das Kleid, the armor, sondern die Waffen. Now could you imagine what is happening in this man's heart? Also könnt ihr euch vorstellen, was im Herzen dieses Mannes vorging? He sees the value system pouring through David through his mouth. Er sieht dieses Wertesystem, das David durch seine Worte ausdrückt. Falls in love with him. Er beginnt diesen Mann lieb zu haben. And Jonathan is so secure. Und Jonathan fühlt sich so sicher, that he takes off his robe, dass er seine Oberkleider auszieht, and he puts it on David, und legt sie dem David über. He likes it. Der mag das. David's blessed. David wird gesegnet. Jonathan thinks, I'm not done yet. Und der Jonathan denkt sich aber, nein, das ist noch nicht alles. That looks better. Take my armor. Er nimmt auch noch den Waffenrock und legt ihm den David über. Wait a minute. That's not complete yet. Na, Moment, wait. Das ist noch nicht ganz vollständig. Take my sword. Das, nimm mein Schwert. That looks good now. Das schaut jetzt gut Something's aus. Missing. Wait, here. Irgendwas fehlt da noch. Take my belt too. Nimm meinen Gürtel better. Auch. What else did he give him? His bow. Oh yeah, the bow. Und dann kommt noch der Bogen. Wow, what a secure man. Was für ein sicherer Mann. Why? He's secure in God. Warum? Weil er sicher ist in And Gott. This is not hyper-spirituality. Und das ist keine Übergeistlichkeit. To be secure in God is a real thing. In Gott sicher zu sein, ist was ganz Wahrhaftiges. Now watch Reales. Verse 5. So David went out wherever Saul sent him. Also beachtet nun den Vers 5. Und David zog in den Kampf und wohin er ihm Saul sandte. And prospered. Hatte er Erfolg. And Saul sent him or set him over the men of war. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute. It was pleasing in the sight of all the people and also in the sight of Saul's servants. Und er war beliebt bei dem ganzen Volk und auch bei den Knechten Sauls. It happened as they were coming when David returned from killing the Philistine. Und es geschah, als sie heimkamen, als David vom Sieg über den Philister zurückkehrte, that the women came out of the cities of Israel singing and dancing to meet King Saul. Da zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul entgegen. With tambourines, with joy, with musical instruments. Mit Tamburinen, mit Jubel und mit Triangeln. The whole worship team came out. Das ganze Anbetungsteam kam daraus. The women sang as they played and said. Die Frauen tanzten, sangen und riefen. Saul has slain his thousands. Saul hat seine Tausenden erschlagen. David has slain his ten thousands. David hat seine Zehntausende erschlagen. Saul has slain his thousands. Saul hat seine Tausende erschlagen. David has slain his ten thousands. David seine Zehntausende. Then Saul became very angry. Da grimmte Saul sehr. For this thing displeased him. Und diese Sache war in seinen Augen böse. And he said, und er sagte, wait a minute, they have ascribed to David ten thousands. Moment mal, sie haben David Zehntausende gegeben. But to me they have ascribed thousands. Und mir haben sie nur die Tausende gegeben. Now what more can he have but the kingdom? Es fehlt ihm nur noch das Königtum. And why did he have to say that? Warum musste er das sagen? That wasn't even true. Es war nicht einmal wahr. Verse 9, Saul looked at David with suspicion from that day on. Vers 9. Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. What was Saul's problem? Welches Problem hatte Saul? He was not secure. Er war nicht sicher. And it showed up in his relationships. Und das zeigte sich in seiner Beziehung. Here is Saul. Da ist nun der Saul, who has everything in the world, der alles besitzt auf dieser who Welt. Who should be the most secure man on the planet. Der eigentlich der sicherste Mensch auf diesem Planeten sein sollte. Here is David, a shepherd boy, und das ist der David, ein Hirtenjunge, who should be the most insecure person on the planet. Der sollte der unsicherste Mensch auf diesem Planeten sein. But it's reversed. Aber es ist genau umgekehrt. Because David has found his security in God. Weil David seine Sicherheit in Gott gefunden hat. And Saul has not yet. Und Saul hatte das noch nicht gefunden. I say not yet because maybe there's some here who need to find that security. Und ich sage noch nicht, weil vielleicht gibt es auch hier Leute, die diese Sicherheit erst finden müssen. And there's no condemnation. And God is right there. Es gibt da aber keine Verdammnis. Gott ist da. And you look at Saul's life. Und du siehst auf das Leben and des Sauls. And he's so threatened. Er hat solche Furcht. Why couldn't he have said? Er fühlt sich so bedroht. Warum hätte er das sagen können? Wow, they just ascribed 10,000 to David. Warum schieben sie dem David da 10,000 zu? He only sang 1,000 of me. Und mir nur die 1,000. Well, you know, we're all getting old. Yeah. Na gut, wir werden alle älter. Comes to his wife. Kommt zu seiner Frau dann. What's the matter, hon? Was ist los, hon? Oh, nothing. Ach, nichts. They just ascribed 10,000. Sie haben dem David 10,000 zugeschrieben. 1,000 to me. Und mir nur Tausende. 2 years ago, I was in Baltimore. Vor 2 Jahren war ich in Baltimore. And we got the preaching schedules. Und wir erhielten dann die Liste der Predigteinteilungen. When we're to speak. Wann wir ihm sprechen sollten. And I wasn't on the preaching schedule. Und ich war da nicht drauf auf dieser Liste. I said, I'm not on it. Ich habe mir gedacht, na, ich bin da nicht drauf. I won't be preaching this seminar. Dieses Mal werde ich nicht predigen. It's okay. Es ist schon in Ordnung. I mean, now I can just relax now. I don't have to get a message ready and you know. Kann mich entspannen, ich muss mich nicht auf die Botschaft konzentrieren. You know, the whole adrenaline thing is a bother anyway, you know. Ich meine, das ganze da Adrenalin und so, das ist eh, ja. Now I can just relax. Ich kann mich entspannen. My wife looked at it and she said, "You're not on the preaching list." Und meine Frau hat sich die Liste angeblickt und hat gesagt, du bist da nicht drauf. I mean, there's 170 preachers and you're not even one. Da gibt's 170 Prediger und du bist nicht einmal einer davon. Einmal. I said, yeah, you know what it's like. You know, it's just my turn to step out, you know. Naja, sie sollte jetzt an der Zeit einen Schritt zur Seite zu tun. And she said something very loving to me. Dann hat sie was sehr Liebliches zu mir gesagt. Well, you know what it's like. Nun, du weißt schon, wie das ist. The preachers get older and the younger guys come up. Die Prediger werden, sie werden älter und dann kommen die Jungen nach. I said, thanks. Ja. Ich habe gesagt, danke. Pastor Vasily from Russia comes over to me. Dann kommt der Pastor Vasily von Russland zu mir. He said, Pastor Rob, I saw the preaching schedule. You're not even on it. Er hat zu mir gesagt, Pastor Rob, ich habe auf die Liste geblickt und du predigst gar nicht. He said, we came here to hear you too. Wir sind hierher gekommen, um dich auch zu hören. He said, it's not going to be the same this year. Es wird dieses Jahr nicht dasselbe sein. I said, yeah, you know what it's like. Ich habe gesagt, naja, weißt du, wie es ist. You know, the older guys get older, the younger guys come up. Die Alten, die werden halt älter und die Jungen kommen nach. You know, it was like this incredible crisis to me. It was like, das war eine unglaubliche Krise für mich. Did I do something wrong? Ich meine, habe ich irgendwas falsch gemacht? Did I not repent or this is incredible? Habe ich da nicht bereut oder was? But I don't mind, you know, it's just. Also ich meine, es ist mir gleich, aber it is. It's just a strange feeling, that's all. Es ist einfach ein sehr seltsames Gefühl. I mean, there was 170 guys chosen. It doesn't bother me at all, you know what I'm saying? Waren, ich meine, 170 Leute in der Gemeinde. Not even at all. 170 Prediger. It's just more rest for me, you also know what I mean? Es berührt mich eigentlich nicht, es ist mehr Ruhe it's für mich. It's just an easier conference. Es ist einfach viel, ja, viel eine lockere Konferenz für mich. Maybe I'm on there somewhere. Vielleicht irgendwo da. They must have made a mistake, you know? Vielleicht haben die einen Fehler gemacht. I mean, I've preached at the last 10 conferences and so alle letzten 10 Konferenzen habe ich gepredigt. It's yours, Lord. Aber es ist deine Sache. I had a wonderful time with the Lord. Dann hatte ich eine wunderbare Zeit mit dem Herrn. And just went to God and just tried to get this thing off me, you know? Und dann bin ich zu Gott gegangen und habe versucht, diese Sache einfach von mir wegzugeben. You know, it says in 1 Peter 5, cast your burdens on the Lord, because he cares. So wie es in 1. Petrus 5 heißt, werft eure Sorgen auf Gott, weil er sorgt sich für euch. It just doesn't want to go, you know? It's like, es ist einfach so gewesen, das will er jetzt nicht weg. You try to throw it, you know, it's like, versucht das wegzuwerfen. Here it comes, Lord! Da ist es, Herr. Here it comes! Da ist es. And you just keep walking away with it. Und ich bin aber mit dem wieder weitergegangen. So, that was it. We gave it to God. Wir haben das dann Gott übergeben. I came to the first service Monday night at the seminar. Am Montagabend kam ich dann zum ersten Gottesdienst in der Konferenz. And I got there 20 minutes early. Bin da 20 Minuten früher hingekommen. And I'm one of the only guys on the platform from the 50 pastors. I'm sitting up there pretty much alone. Und ich bin einer der einzigen gewesen da auf der Bühne oben von diesen 50 Pastoren. Just preparing my heart for the service. Habe mich vorbereitet im Herzen für den Gottesdienst. Just reading my Bible. Habe in meiner Bibel gelesen. People start drifting in. Die Leute strömen so herein. And then, you know, it's kind of all full. Dann ist alles voll. And then Pastor Stevens walks into the front. Dann kommt der Pastor Stevens nach vor. And then the dreaded thing. Und dann das, this is the dreaded thing. Das Unglaubliche, das the dreaded, the feared thing. Pastor Cooper, Kevin Cooper, the black pastor. Also der schwarze Pastor Kevin Cooper, weißt? Pastor Stevens calls him over. Pastor Stevens ruft ihn dann zu and sich. He whispers into his ear. Und er flüstert etwas in sein Ohr. And I'm watching him. Und ich beobachte sie. And then he lifts his eyes and looks back. Und dann wendet er seine Augen und blickt so zurück. And I said, "Don't even think about it." Ich habe gesagt, denk nicht einmal daran. And he goes all the way around. Und er wendet seine Augen. Around the chairs that's coming my way. Die ganze Sesselreihe bis zu mir. And out of my peripheral vision, I'm looking at him. Und ich schaue so aus dem Augenwinkel hinüber. I'm saying, "Don't even think about it." Ich sag, nicht einmal denk daran. And he comes down my row. Und er schaut bis zu mir rüber. He comes down my aisle. He walks through the chairs. Er kommt dann zu mir in meine Sesselreihe. Right to me. He's standing next to me. Genau vor mich tritt er. And I'm not here. Und ich bin nicht da. And he says, "You're doing introduction tonight." Und er sagt dann zu mir, du wirst heute die Einleitung halten. You're preaching tonight. Du wirst predigen the heute. Opening message for the conference. Die Eröffnungspredigt für die Konferenz. I said, "Why didn't you tell me earlier?" Ich sagte zu ihm, warum hast du mir das nicht said, früher there was gesagt? 170 names on the preaching list. Ich meine, das sind 170 Namen auf dieser Predigerliste. And I was not one of them. Und ich war nicht drauf. And now I have to open up the seminar? Und nun soll ich die Konferenz eröffnen? With all these people here? Mit all diesen Leuten da? With no preparation? Ohne Vorbereitung? He said, "Well, Pastor Stevens did something different this year." Und er hat gesagt, nun, der Pastor Stevens hat das heuer ein wenig anders gemacht. He took a few people and he put them into another category. Er hat ein paar Leute herausgenommen und in eine andere Kategorie gegeben. And he would just choose these as he wants to. Und er wählt dann von diesen aus, so wie es ihm beliebt. And I said, "And you didn't tell me this?" Und das hast du mir nicht gesagt? Sorry. Tut mir leid. You want to preach? Möchtest du predigen? Well, of course. Nun, na, sicher. I mean, anything less is unbelief, right? Ja, alles andere wäre Unglauben. And suddenly, the thing turns. Und plötzlich wendet sich alles. And this was supposed to be funny, you know. Und I mean, we were laughing as we were talking, you know. Also wir haben gelacht darüber, wie wir da eben sprachen. But the insecurity that can come through your heart. Aber die Unsicherheit, die in dein Herz da kommen kann. Is like almost undefinable. Das ist beinahe undefinierbar. It's like a cold or a virus. Das ist wie ein Virus, der da kommt. Blows in. Das strömt da ein. And you can deny it, you can laugh, it's there. Du kannst das verleugnen, du kannst lachen drüber, aber das ist da. And what is the only thing you can do? Und das Einzige aber, was du tun kannst, when that hits, and it hits all of us, wenn dich das trifft, und das trifft jeden von uns, what should Saul have done here? Was hätte denn der Saul hier tun sollen? He should have just, he had to go to God with it. Er hätte damit zu Gott gehen sollen. He could have talked about it with his servants. Er hätte mit seinen Dienern darüber Look, sprechen I'm really können. Sad about this, but schaut mal mir, ich bin da wirklich traurig. I mean, deshalb. I don't want to be sound insecure, but ich möchte nicht unsicher wirken. Why are all those girls out there singing about David? Aber warum sind all da die Frauen da draußen und singen nur von David? Did I only kill thousands? Habe ich nur tausend getötet? And he killed 10,000? Und er hat Zehntausende getötet? They would have straightened it right out. Na, dann wollen wir das austragen. Wollen Saul, wir das? Look, these just emotional girls out there. Saul, schau, das sind nur Mädchen, die sind in ihren Emotionen. Because they're all gaga over David. Es ist einfach bla bla über David. Everybody knows that you are the king. Jeder weiß, dass du der König bist. Everybody knows all the victories you've led us in. Und jeder weiß, alle diese Siege kennt jeder, die du errungen hast. Everything is in God's hand. Und außerdem, alles ist in der Hand Gottes. So just relax. Also entspanne dich. That was the answer. Das war die Antwort. The Lord is my refuge and my strength. Der Herr ist meine Zuflucht und meine Stärke. Psalm 46:1. Psalm 46:1. Er ist meine Zuflucht. When I'm feeling insecure, wenn ich mich unsicher fühle, when I feel threatened, wenn ich mich bedroht fühle, when I feel like I'm losing the footing underneath me, wenn ich so das Gefühl habe, mir zieht's den Boden unter den when Füßen my weg, sense of worth seems to fall to the ground, wenn mein Wert, mein persönliches Gefühl für meinen Wert, when the spouse says to me, I don't love you anymore. Wenn mir mein Ehepartner sagt, ich liebe dich nicht mehr. When the children say it. Wenn es die Kinder sagen. When the parents say it to the children. Wenn es die Eltern ihren Kindern sagen. When the boss fires you. Oder wenn ich der Chef kündigt. And says, get out of here. Und sagt, verschwinde hier. And there's this deep sense of, oh my God, am I worth anything? Und da ist dann dieser tiefe Sinn und die Frage, bin ich überhaupt was wert? I have no sense of security inside. Ich habe keine Sicherheit mehr in mir drin. It's just amazing how powerful it is. Das ist erstaunlich kraftvoll. Pastor Rob, you're not on the preaching list. Pastor Rob, du bist da nicht auf dieser Predigerliste yeah, drauf. I know. It's just, you know, one of those things. And ja, ich weiß stop schon. Reminding me about das, it, you know? Das ist einfach so. Und hör auf, mich daran immer zu erinnern. It's all in God's hands, you know what I mean? Es ist alles in der Hand Gottes, verstehst du? You don't know what I mean, right? Du verstehst nicht, oder? I don't know what I mean. Ich weiß nicht. I don't think anybody knows what I mean. Ich glaube, keiner versteht mich hier. I'm going through a crisis right now. Pray for me. Ich habe eine Krise jetzt. Betet and für that mich. Goes to God. Und das geht aber zu Gott. On the knees. Auf den Knien. And Romans 8:28. Und Römer 8:28. Has to become the way that I view my life. Muss zu meiner Ansicht meines Lebens werden. All things. Alle Dinge. Everything. Alle Dinge. The fact that you're not on the preaching list. Die Tatsache, dass du nicht auf der Predigerliste the bist. Fact that you weren't invited. Dass du nicht eingeladen wurdest. The fact that the wife said this. Die Tatsache, dass die Frau das the husband sagt, said that. Oder der Ehemann das the pastor hat. Did this. Der Pastor das gemacht or they hat. Did that. Oder die haben das getan. Everything works to the good. Alles wirkt zum Guten all zusammen. Things work to the good. Alle Dinge wirken zum Guten zusammen. That's my security. Das ist meine Sicherheit. And it doesn't matter what people do. Und es ist ganz gleich, was die Leute tun. If all things work to the good, wenn alle Dinge zum Guten then wirken, all things work to the good. Dann wirken alle Dinge zum Guten. For those who love God. Für diejenigen, die Gott lieben. Now that loving God is not something I produce. Nun, dieses Lieben Gottes, das ist nicht etwas, was ich erzeuge. It's just a response back. Das ist einfach eine Reaktion. I'm not working up my love for God. Also ich erarbeite nicht diese Liebe für Gott. Is this enough love, God? Ist das schon genug Liebe, need Gott? More? Brauchst du noch mehr? I'll try to work up more. Ich versuche noch mehr zu erzeugen. That's just nonsense. Das ist Nonsens. Our love for God is the degree that we receive his mercy and grace toward us. Unsere Liebe Gottes bedeutet oder ist in dem Maße gegeben, wie wir seine Gnade und Barmherzigkeit empfangen. I love God. Ich liebe Gott. I love ice cream. Ich liebe Eis. Why do you love ice cream? Warum magst du gerne Eis? Why? I love ice cream. Nun, ich mag Eis. I love you, ice cream. I love you. Ich liebe dich, du Eis, du. Feel it? I love you. Ich liebe dich. Kannst du es nicht spüren? I love ice cream. Ich liebe Eis. Every time I see ice cream, I just say, love that ice cream, love that ice cream. Ich liebe diese Eiscreme. Love that chocolate ice cream. Ich mag diese Eiscreme, diese Schokolade-Eis. I purpose in my heart, I love chocolate ice cream. Nein, in meinem Herzen beabsichtige ich jetzt, dass ich diese Schokolade-Eis liebe. I love you. Jedes Mal, wenn ich Schokolade-Eis sehe, sage ich, ich liebe dich. Some people are like that with God. So ist es bei manchen Menschen mit Gott. I love you. Ich liebe dich. Chocolate, I love chocolate ice cream because the way it tastes. Ich liebe dieses Eis, diese Schokolade, also eben wie es, weil es so schmeckt. In Psalm 34, taste and see that the Lord is good. Im Psalm 44 heißt es, schmeckt und erkennt, dass der Herr gut ist. Try His mercy. Versucht seine Barmherzigkeit. Try His grace. Probiert seine Gnade aus. God, it's good. I love the Lord. Ach, das mag ich. Ich liebe den Herrn. Love the Lord. Ich liebe den Herrn. All things work to the good for those who love the Lord. Alle Dinge wirken zum Guten für diejenigen, die den Herrn lieben. I love the Lord. Ich liebe den Herrn. I love His mercy. Ich liebe seine Barmherzigkeit. I love His grace. Ich liebe seine Gnade. I love His faithfulness. Ich liebe seine Treue. It's great. You should love the Lord too. Du solltest auch den Herrn so lieben. Called according to His purpose. Seinem Zweck gemäß. He has the purpose. Er hat I den don't Zweck. Have the purpose. Ich habe diesen Zweck nicht. He has the purpose. Er hat ihn. It doesn't matter what happens in my life from now on. I don't really care. Ganz gleich, was in meinem Leben von jetzt an geschieht. Ich, ist mir Anything gleich. Can happen. Alles kann geschehen. I can go blind in within a year. Ich kann innerhalb eines Jahres erblinden. Then I'm not the pastor anymore. I've got a blind ministry somewhere. Dann bin ich nicht mehr Pastor. Dann habe ich irgendwo einen Blindendienst. Yeah, which We don't know what God has planned. Wir wissen nicht, was Gott geplant hat. We don't know. Wir wissen es nicht. We go by faith. Wir gehen im Glauben voran. He's got the plan. Er hat den Plan. He's got the purpose. Er hat den Zweck. I don't know what it is. Ich weiß nicht, worum es geht. But I love the Lord. Aber ich liebe den Herrn. And all things are working for my purpose. Und alle Dinge sind für mich, für meinen Zweck bestimmt. Nein, für seinen Zweck. All things working for His purpose. Alle Dinge wirken zusammen zu seinem Zweck. And I'm just in the midst of all the things. Und ich bin da mittendrin in diesen Dingen. Loving the Lord. Und ich liebe den Herrn. Love His mercy. Ich liebe seine Barmherzigkeit. Love His grace. Seine Gnade. Love His intimacy. Liebe diese persönliche Gemeinschaft. Love when He takes my burdens. Ich liebe es, wenn er mir die Lasten abnimmt. Love when I have those intimate little crises with Him that bring me to my knees. Und ich mag es auch, wenn ich diese kleinen persönlichen Krisen habe mit ihm, die mich dann like auf die Knie bringen. On Sunday from Pastor Bill Alexson. So wie wir es gehört haben von Pastor Bill Alexson Gnosis am Sonntag. Or epignosis? Es geht um Gnosis oder um Epignosis. Do I know about God or do I know Him? Weiß ich etwas über Gott oder kenne ich ihn? And this is where my security comes from. Und daher kommt meine Sicherheit. And when I know that all things work to the good. Und wenn ich weiß, dass alle Dinge zum Guten zusammenwirken, I'm secure. Dann bin ich sicher. No matter what happens, it's gonna work to the good. Ganz gleich, was geschieht, es wird zum Guten zusammenwirken. No matter what happens, it's gonna promote God's purpose for me. Ganz gleich, es wird den Zweck Gottes für mich hervorbringen. If I'm not used, wenn ich nicht verwendet werde. In the first church I was in, I was a song leader. In der ersten Gemeinde, in der ich war, war ich ein Anbetungsleiter. And that was it. Und das war's. I wanted to do an introduction so bad. Ich wollte so gerne einmal eine Einleitung sprechen. So bad. So gerne. And so, oh man. Also richtig gerne. Never did one. Aber niemals konnte ich eine halten. Everybody else who came did introductions. Jeder andere, der kam, hielt die Einleitungen, aber. Ah, Rob, you know, Rob's nothing over there. He's just. Ah, der Rob, der ist da. You know, we don't need Rob. Ja, wir brauchen den Robert nicht. Just let him song lead. That's as far as he'll go. Ja, es sollen einfach die Lieder dann leiten, den Anbetungsteil. It worked to the good. Aber das hat zum Guten dann zusammengewirkt. Because it was building up. Und das hat dann aufgebaut. And building up. Hat aufgebaut. And Jeremiah 15:16, the word was in me. Und Jeremia 15:16 heißt es, das Wort war in and mir. And I ate it. Und ich habe es gegessen. And it was a fire. Das war ein Feuer. And I couldn't keep the fire down. Ich habe das Feuer gar nicht niederhalten können. And then one day it just exploded. Und eines Tages explodierte das. And it all worked to the good. Und alles wirkt zum Guten. That's my security. Und das ist meine Sicherheit. And I can judge my spirituality. Und ich kann meine Geistlichkeit bewerten. By the way I view all things. Indem ich alle diese Dinge eben, wie ich alle diese Dinge sehe. Is everything against me? Was alles ist gegen mich? Against me? Alles ist gegen mich gerichtet. Really? Wirklich? Scripture says everything's for you. In der Schrift heißt es, alles ist für dich. No, it's against me. Nein, alles ist gegen mich. Everybody hates me. Jeder ist gegen mich. Everything's against me. Alles ist gegen mich gerichtet. Wow, you're quite an insecure person. Du bist ein ziemlich unsicherer Mensch. I have to be. Look, everything's against me. Aber ich muss ja so sein. Schau mal, alles ist gegen mich gerichtet. Like what? Was? Everything's against me. Na, alles. Everything works to the good. Alles wirkt zum Guten zusammen. Where is it? Where's that? Wo steht das? Right in your Bible. Everything works Bibel. To the good. Alles wirkt zum Guten zusammen. Do you love God? Liebst du Gott? I think so. Ich glaube schon. Do you love mercy? Liebst du Barmherzigkeit? Yeah. Do you love grace? Liebst du die Gnade? Yeah. Ja. So why don't you relax? Warum entspannst du dich dann nicht? Just relax. Entspann dich It's einfach. All working for his purpose. Es wirkt alles seiner Absicht nach. Not my purpose. Nicht meine Absicht. His purpose. Seine Absicht ist es. That's our first block in the subject of relationships. Und das ist nun der erste Teil in diesem Thema der Beziehungen. I've got to settle the issue with Romans 8:28. Ich muss mit Römer 8:28 beginnen. Do I believe it or not? Glaube ich das oder glaube ich es nicht? And if I don't, und wenn das nicht so ist, then repent of unbelief. Dann kehr um und geh weg von diesem Unglauben. Get on your knees and say, God, I've been an unbelieving believer. Und geh auf deine Knie und sag, Gott, ich bin ein ungläubiger Gläubiger. From today on, von heute an, I will go to bed every night with that verse on my mouth. Werde ich jeden Abend mit diesem Vers auf meinen Lippen ins Bett gehen. Like we heard today, Psalm 45:1, the tongue of a ready writer. So wie wir heute gehört haben vom Psalm 45:1, die Zunge eines Schreibers. Und ich werde aufwachen mit diesem Vers auf meinen and Lippen. At noon, I will quote that verse. Und heute zu Mittag, da werde ich diesen Vers and at six zitieren. O'clock, I will quote the verse. Und um 6 Uhr abends werde ich diesen Vers zitieren. For the next 7 months. Die nächsten 7 Monate hindurch. Und wenn das nicht in mein Leben hineinkommt, dann mache ich das ein Jahr lang. That's what I did all the time. Das war es, was ich gemacht habe. When we were first here, im ersten Jahr, no income, kein Einkommen, no church, keine Gemeinde, no nothing, nein, no food, nichts, nothing. Kein Essen, nichts. I had such a knot in my stomach every day. Ich hatte jeden Tag so einen Knoten da in meinem Magen. No church, no nothing. Keine Gemeinde, kein nichts. Not even a way back to America, nothing. Nicht einmal die Möglichkeit, zurück nach Amerika zu fahren. Nichts. Go to sleep and I would say, the Lord is my shepherd, I shall never lack a thing. Ich bin schlafen gegangen und habe gesagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts and mangeln. I would quote it over and over and over and over and over and over until the knot was gone. Und ich habe das immer wieder zitiert, so lange bis dieser Knoten weg war. And it left. Und er ist weggegangen. That's our life and we're secure. Und so ist unser Leben und wir sind sicher. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. We thank you tonight. Danke heute Abend. We are strange in our humanity. Wir sind schon seltsam in unserer Menschlichkeit. All of us can be so threatened. Alles kann so bedrohlich sein. Feel so insecure. Und so unsicher uns but fühlen you are lassen. Our rock, aber du bist unser Fels. Our stronghold, unsere Festung. Our strength, unsere Kraft. Your promises, deine Verheißungen. Are there for each one of us. Die sind da für jeden einzelnen von uns. And we love you because we love your promises. Und wir lieben dich, weil wir deine Verheißungen lieben. Thank you for each one of them. Danke für jede einzelne. Bless these words to our hearts in Jesus' name. Segne dieses Wort in unserem Herzen. Amen. Amen.